2. Morgens fährt Christina hinunter ins Tal. Die Leute gerade biegen, wie sie sagt. Christina arbeitet in der Stadt, die keine ist. 10 Minuten dauert es mit dem Auto, immer bergab. Am verkrauteten Fußballplatz vorbei, dann ein Stück Wald, schon ist man da. Das Ärztehaus liegt mittendrin in der Ansammlung von Häusern, die sich in einem steilen Talgrund drängen. Hoch über dem Tal thront eine Festung. Wer nicht laufen will, kann einen Bus nehmen, der an die alten Doppeldecker in London erinnert. Die Busfahrer sind fast alle Tschechen. Einen kenne ich, Jan, der jeden Morgen aus seinem Dorf 40 Kilometer elbabwärts gefahren kommt. Er steuert eines der klobigen Ungetüme, bringt Ladung um Ladung Touristen an ihr Ziel. Die Festung ist eine geschäftige Parallelwelt, hoch oben, ein stolzes Königreich in den Wolken. Während unten in der Stadt, die keine ist, die Alten aus den Fenstern lehnen und auf die Straße schauen. Oder auf das schmale Gewässer in der Talsohle, das die Stadt, die keine ist, in Hälften teilt. Über die Zeit sind die Häuser die Hänge hinaufgewuchert. Es gibt einen Bahnhof, wo die Leute aus der richtigen Stadt ankommen, und die Kletterer. Es gibt eine Kirche, 3 Bäcker, 2 Fleischer, 2 Eisdielen, das Eisenbahnviadukt, dann das Deutsche Eck, den Reichsadler, Gitters Bierbude und noch einige mehr von diesen Orten, wo die Glatzen an Plastiktischen ihre Biere trinken. Aber Glatzen haben die meisten schon lange nicht mehr. Von den Glatzen oder denen ohne gibt es viele. Deshalb kennt man diesen Flecken, wo Christina arbeitet und auch Vito seine Tischlerei hat. Das Schönste ist die Elbe, die träge an den Häusern vorbeigeht. Sie schließt die Stadt, die keine ist, wie eine Barriere am Talausgang ab. Im Frühjahr schwillt die Elbe manchmal an, drückt hinein in die Mündung des Bachs. Deshalb liegt der Friedhof am Hang, dass die Toten ihre Ruhe haben. Einmal säuberte ich mit Vito den Platz vor der Kirche. Von überall her hat man die Leute zusammengetrommelt, um die Stadt, die keine ist, wiederherzustellen. Im Riesengebirge schmolz der Schnee und es regnete dazu. Man konnte Boot fahren in den Straßen. Nach einer Woche war der Spuk vorbei. Zurück blieben Schlick und Müll, Treibgut, Stämme, schillernde Pfützen Öl und ein unglaublicher Gestank. Wenn Christina arbeitet, dann gibt es nur die Kleine und mich. Das Haus ist groß und leer, zum Fürchten oder zum Traurigsein. Aber ich lasse mir nichts anmerken. Wir frühstücken. Draußen glänzt der Garten, die Malven, der falsche Jasmin. Die Himbeersträucher scheinen jeden Tag ein Stück höher, so schnell wie sie wachsen. Wir kauen unsere Brote. Ich streichle der Kleinen über die Haare, die sie von Christina hat, so wellig und dunkel. Ich ziehe die Kleine an und begleite sie zum Kindergarten, obwohl es nicht weit ist. Ihre Hand dreht sich in meiner. Die Kleine schwitzt und ich mache mir Gedanken. Wir kommen am Feuerlöschteich vorbei, den es auch hier gibt. Die Kleine schaut mich an. Ich weiß, was sie sagen will, auch wenn das ein anderer Teich ist. Ich habe ihr die Geschichte mit den Kaulquappen erzählt, wie ich sie in Einweggläsern rettete. Vito habe ich nicht erwähnt. Christina habe ich von ihm erzählt, aber sie kennt unsere Geschichte nicht. Sie weiß nicht, dass Vito beim Klettern mit mir sein Bein verloren hat. Ich will, dass Christina glaubt, wir wären der Äpfel und des Himmels wegen zurückgekommen. Wenn ich die Kleine abgegeben habe, setze ich mich auf eine Bank. Ich sitze und warte. Manchmal eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde, bis die Gruppe zum Spielen in den Garten kommt. Ich schaue die Kleine ganz genau an, mit wem sie spielt, ob sie lacht. Manchmal ist es nicht leicht, sie zu erkennen. Der Garten ist von Büschen umgeben und ich will nicht näher herangehen. Am einfachsten ist es, wenn sie schaukelt. Dann schwingt sie über die Büsche hinaus und ich frage mich, ob sie gestern genauso hochgeschaukelt ist oder ob sie heute weniger Schwung hat. Ich schaue die Kleine so genau an, weil ich weiß, wie das ist mit dem Glück als Kind. Kaulquappen, die waren unser Glück. Ich hatte Glück gehabt. Jedenfalls sagten das damals die Leute. Es gibt nicht viel zu tun, auch wenn Christina es nicht glauben will. Das Haus ist in Schuss, bis auf die westliche Wand. Da bröckelt der Putz. Ich habe den Makler gefragt. Er hat mir erzählt, dass eine alte Frau hier wohnte, eine gepflegte, weißhaarige Dame mit gepflegten Kindern, die sich gekümmert haben. Immer am Wochenende sind sie mit den eigenen Kindern hier herausgekommen. Deshalb gab es schon einen Sandkasten unter den Obstbäumen und eine Schaukel. Jetzt haben wir also ein Haus mit Sandkasten und Schaukel. Wenn einer vorbeiläuft am Zaun, wird er denken, ein glückliches Haus. Mir gefällt der Gedanke. Mir gefällt die Vorstellung, dass jemand von außen auf unser Leben schaut und neidisch wird. In dieser Vorstellung kann ich mich einrichten. Wenn die Kleine im Kindergarten ist, gehe ich an unserem Haus vorbei, schaue in den Garten auf das verlassene Spielzeug. Ich mache das ein paar Mal. Ich gehe auf und ab, schaue auf unser stilles, glückliches Haus und denke daran, wie fremd ich gewesen bin in den Jahren, als ich weg war von hier. Das ist mein Fels. Vormittags komme ich hierher, um das Dorf von oben zu sehen. Unser Haus und die anderen, die träge hinter einer Wand aus Hitze flimmern. Die Kirche und den Kindergarten, wo die Kleine schaukelt. Von hier oben kann ich nur bunte Flecken erkennen, Fitzierchen auf der Wiese zwischen Schaukel, Wippe und Sandkasten. Man könnte denken, es ist der Wind, der die Kinder umherweht, aber nein, das tut er nicht. Sie spielen Haschen oder Verstecken. Die einzigen beiden Flecken, die sich kaum bewegen, sind die Erzieherinnen. Den Kindergarten und die Schule gibt es noch, weil die Leute aus den anderen Dörfern ihre Kinder hierher bringen. Bis zur 4. Klasse geht es. Dann müssen die Kinder mit dem Bus hinunter in die Stadt, die keine ist. Von der Wetterfahne klingen Stimmen herüber, und ich steige ab, um die Kleine zu holen. Wir essen Mittag zusammen. Jetzt, wo die Touristen unterwegs sind, nehme ich meinen eigenen Weg. Eine steile Rinne, eine Art Kamin, den kein Führer als Weg verzeichnet. Ich stemme die Beine an die eine Wand und den Rücken an die andere und arbeite mich langsam nach unten. Manchmal kommt eine Böe und bläst mir einen Schwall Wärme entgegen. Der Wind fließt mir lau um den Körper. Durch diese Rinne hier lief die Telefonschnur, die ich mit Vito gespannt hatte. Manchmal finde ich es unglaublich, dass mich niemand mehr kennt, als hätte man die Belegung getauscht. Die Alten gestorben, die Jungen in der Stadt, die schönen Häuser verkauft, die hässlichen verfallen. Unten schlingert ein Moped durch den Wald. Die Gestalt des Fahrers irrlichtert durch die Stämme. Ich beeile mich, springe den letzten Meter hinunter. Die Kleine fällt mir ein, wie sie das Gesicht in den Händen birgt, wenn sie warten muss, und dann doch plötzlich aufschaut, wie sie aufspringt, mir entgegenläuft. Ich mache ein paar Schritte Richtung Dorf, dann drehe ich um und gehe dem Moped hinterher. Die Kiefern weichen Birken, der Wald wird lichter, der Boden ist überwuchert mit Heidelbeersträuchern, es gibt nur Pfade hier, Wegspuren, die alle auf einen ausladenden Überhang zulaufen. Als ich daran denke, umzukehren, sehe ich das Moped wieder. Das Glas des Rückspiegels blitzt vom Fahrweg herauf. Im selben Moment erkenne ich den Fahrer. Er steigt mit einem alten Militärrucksack den Wald Richtung Überhang hinauf. Ohne Mühe erreiche ich die erste Felsstufe. Bald bin ich 10 Meter über Grund. Ich balanciere nach rechts hinaus und bin zwischen Birkengebüsch und einer kleinen Kiefer außer Sicht. Von hier sehe ich sie, ganz in Schwarz und Camouflage, 2 Halbstarke, ein Mann und ein deutscher Schäferhund an der langen Leine. Sie haben angehalten. Ratlos wirken sie, wie sie keine 30 Meter entfernt abwärts in den Wald spähen. Ihre Glatzen schimmern. Von den Camps, die sie organisieren, habe ich gehört. Man schläft mit Isomatte und Schlafsack im Sand, man macht Feuer, trotz dem Wetter. Man brät Würstchen und singt Lieder. Die drei wissen offenbar nicht weiter. Eine Weile stehen sie da und schauen in den Wald. Dann nehmen sie den Schäferhund Kurz und gehen Richtung Felsdach zurück. Ich klettere nach oben, sehe die Felsenstadt von Vito und mir auftauchen, aber ich halte nicht an, um zu schauen. Ich muss die Kleine holen. Ich überquere das Riff und steige auf dem Touristenpfad Richtung Dorf hinab. Ich renne meiner Tochter entgegen. Aber ich bin nicht mehr das Kind von damals. Ich trage nicht mehr mein Einwegglas wie einen leuchtenden Lampion vor mir her. Mir ist, als hätten die Nazis sich direkt in den Vorgarten meiner Kindheit erleichtert. Ich weiß, die Erzieherinnen wundern sich, dass die Kleine in den Kindergarten geht. Ich weiß, dass sie sich fragen, was ich treibe im Dorf, wenn ich barfuß in T-Shirt und Jeans am Kindergarten auftauche und die Kleine zum Mittagessen abhole. Aber Kinder brauchen Kinder. Das habe ich mehr als einmal gesagt. Die Erzieherinnen haben es freundlich zur Kenntnis genommen. Wir reden nicht viel, wenn ich die Kleine holen komme. Ich strapaziere die Regeln, die der Kindergarten hat. Die Kinder werden morgens gebracht und bleiben bis zum Abend, aber ich hab Sehnsucht nach der Kleinen. Ich will ihre Hand in meiner spüren. Ich will sehen, wie sie mit Begeisterung ihr Essen löffelt. Genauso habe ich Angst vor der Kleinen, vor ihren unbeholfenen, nur für sie selbst harmlosen Fragen, was wir hier wollen, warum wir gekommen sind. Was, wenn die Kleine sich irgendwann eine Wäscheleine umbindet, um auf irgendein Riff zu steigen, um den Wald von oben zu sehen, die Kronen, die kaum je stillstehen? Wenn mir die Kleine entgegenrennt, habe ich diese Dinge vergessen. Ich trage sie nach Hause. Ich will mich wappnen mit ihrer Wärme. Es sind die Momente, in denen ich nah dran bin, die Schaufel in die Hand zu nehmen oder jemanden anzurufen, der mir ein Angebot machen könnte für unser Café. Nur noch schnell essen und los. Ich wärme die Dinge auf, die uns Christina dagelassen hat. Kartoffeln und Gemüse. Ein Ei schlage ich in die Pfanne. Wir scherzen und essen, die Kleine und ich. Es gibt Schokolade zum Dessert. Ich wische ihr die Schnute ab, ziehe ihr ein sauberes T-Shirt an. Den Abwasch lasse ich stehen. Ich schließe das Haus ab und wir spazieren wieder los. Die Kleine geht gern in den Kindergarten, aber am Morgen ist unser Abschied leichter. Die Erzieherinnen mustern mich unverhohlen. Ich bücke mich hinunter, gebe der Kleinen einen Kuss. Auch wenn ich mich aufrichte, habe ich noch eine Weile das Gefühl, gebückt zu gehen. Es sind die Blicke der Erzieherin. Es sind die alten Geschichten mit Vito, die mir wieder in den Sinn kommen. Jetzt hätte ich Zeit anzurufen. Ich hätte Zeit, im Garten etwas zu machen, ein paar Erdbeeren zu ernten oder etwas gegen den Mehltau zu unternehmen. In der Stadt, die keine ist, könnte ich nicht wohnen. Jeder kennt jeden. Man guckt auf die Wäscheleine und weiß, wer sich ein neues Hemd geleistet hat, oder schielt nach der winzigen Unterwäsche der Nachbarin und fragt sich, was sie damit will. Ich gehe schnell durch die Gassen. Ich weiß, dass die Alten mir aus den Fenstern hinterher schauen, dass ihre Köpfe mir folgen. Ich kenne Jans Abfahrtszeiten vom Markt. Ich komme immer so, dass Jan noch eine rauchen kann, bevor wir zusammen hoch zur Festung fahren. »Du hast wieder deine Träumerfalte auf der Stirn«, sagt Jan. »Denkerfalte«, sage ich, »Denkerfalte.« »Aber du bist ein Träumer«, bemerkt Jan, bläst den Rauch hinunter Richtung Elbe und ich muss lachen. »Jetzt erzähle ich dir mal eine Geschichte«, sagt Jan. »Jeden Abend, kurz nach der Grenze, sehe ich so ein Mädchen auf dem Seitenstreifen stehen. Sie ist ganz blass und ihre Brüste leuchten wie zwei Laternen im Gegenlicht. Ihre Haare sind schwarz wie Ebenholz. Vielleicht hat sie auch eine böse Stiefmutter. Jedes Mal bin ich kurz davor, auf die Bremse zu treten, auszusteigen und sie in mein Auto einzuladen. Sie könnte auf der Eckbank in der Küche schlafen. Und dann würde ich ihr am nächsten Tag eine Decke in den Kofferraum legen und sie über die Grenze fahren, bis hinauf auf die Festung. Ich würde sie in der Festungsküche abgeben und da könnte sie fürs Erste Bohnen schneiden und Kartoffeln schälen oder was auch immer. Und dann würde sie die Abendschule besuchen und sich einen Job besorgen. Aber ich mache es nicht. weil es da zwei Typen in der alten Russenkarre nebenan gibt, die viele, sehr weiße Zähne haben. Eine Fressleiste aus dem Ganzen, weil sie sonst keine Zähne mehr hätten. Und weil sie ihre neuen Zähne so schön finden, sind sie die ganze Zeit im Grinsen. Siehst du? Sagt Jan. Jetzt ist er es, der lacht. Dann sieht es so aus, als würde die Lücke zwischen seinen Schneidezähnen größer. Die Teufelslücke, wie Jan sagt. Ich kenne diese Geschichten von ihm, ich weiß nicht, wo er sie alle herholt, aber ich weiß, was sie bedeuten sollen. Das ist seine Art zu sagen, dass ich endlich Vito besuchen soll. Jan klopft mir auf die Schulter. Ihr Deutschen seid alles Theoretiker, sagt er. Aber du hast auch eine deutsche Mutter. Ja, aber meine tschechische Hälfte ist stärker. Deshalb fahre ich hier Bus und nicht du, mein Lieber. Jan drückt seine Zigarette aus und schnippt den Stummel Richtung Papierkorb. Ich steige zu Jan in den Bus, in dieses seltsame Monstrum. Über der Stadt, die keine ist, fliegen die Wolken. Hinten auf die Plattform, wo man über eine kleine Treppe hinauf zu den obersten Sitzreihen gelangt, hat Jan für mich einen Stuhl gestellt. Ein altmodisches Korbmodell, das gerade so in die Ecke passt. Die Touristen schauen, machen sich dünn, um zu ihren Plätzen zu gelangen, aber niemand sagt etwas. Zum Schluss steige ich ein und spanne die Kette vor mir. Ein Wunder, dass so ein Bus zugelassen ist. Ich lehne den Kopf nach hinten, bis ich kühl das Geländer am Nacken spüre. Jan fährt los. Auch er ist ein Träumer hinter dem Steuer, ein sanfter Kapitän. Ich sehe nur die Hälfte der Welt, Wolken, Dächer, Bäume und Felsen. Alles andere ist versunken. Ich kann es mir denken, aber ich muss nicht. Ich habe Vito wiedergefunden, als Christina schwanger war. Ich saß schlaflos am Computer und suchte alte Klassenkameraden. In diesem Wust aus Vergangenheit erschien mir Vito wie ein blasser Heiliger. Das Erste, was mir an Vito auffiel, waren seine blonden Locken, um die ich ihn schon als Kind beneidete. Meine glatten braunen Haare waren nie der Rede wert. Um Vitos Kopf wogte ein blondes Chaos, das er selbst irgendwie schnitt, wenn es ihm zu viel wurde. Unter diesen Haaren kam mir Vitos Schädel klein vor, vogelhaft. So manches Mal habe ich mir vorgestellt, wie er aussehen würde, wenn er ganz kahl wäre. Ein feiner Kopf, mit schmaler Stirn, auf einem noch feineren Körper. Aber er hatte seine Haare behalten und auch die Blässe. Nach dem Unfall schien es, als wäre ihm jegliche Farbe aus der Haut gewichen. Er wirkte pergamentenleicht, als könnte ihm schon ein Grashalm die Haut durchstechen. So blass unter seiner ewigen Mähne erschien er mir auf dem ersten Bild. Ich saß dicht vor dem Monitor, hatte Angst, einen anderen Vito zu finden als den, den ich kannte. Vito war schlank und stand lächelnd in einer kleinen Tischlerei, die ohne Zweifel seine eigene war. Es gab Tische, Kommoden, alte Bauernschränke. Sorgfältig und solide sahen die Möbel aus. Mag sein, sie waren es wirklich, oder ich bildete es mir ein, weil ich wollte, dass es Vito gut ging, weil ich wollte, dass Vito etwas machte, das ihn ausfüllte. Auf den Bildern war nirgendwo zu ahnen, dass ihm von seinem rechten Bein nur der Oberschenkel geblieben war. Auf manchen Fotos posierte er so weltmännisch leger, dass mir unser Kletterunfall wie ein böser Traum erschien. Als wäre sein Körper eine Pflanze, die ihn noch einmal ausgetrieben hatte. Seine Werkstatt war weit und lichtdurchflutet. Vito, der Künstler. Der Gedanke gefiel mir. Ein Bild zeigte seine Werkbank mit Hobeln, Messern und einigen Spänen darauf. Ich glaubte, das Holz zu riechen. Da ist er zu Hause, dachte ich, in diesem Geruch aus Holz. Eine Blase außerhalb der Zeit, in der Vito schwebte. Jetzt sitzen Jan und ich an der Haltestelle unterhalb der Festung. Die Rentner, die Kinder, die Pärchen sind in den kleinen Zug mit den Gummirädern umgestiegen, der auf schmalen Straßen das letzte Stück hoch zur Festung fährt. Er hält direkt vor dem Außenaufzug. Man kann nochmals umsteigen und sich hinauf auf die Festung heben lassen, 30 Höhenmeter hinter Glas. Plötzlich steigt die Landschaft vor einem hoch, wird aufgezogen wie eine Kulisse. Es gibt auch ein paar, die laufen, aber die nehmen andere Wege. Jan, sage ich, Jan, weißt du eigentlich, dass die Nazis oben im Wald ein Camp haben? Aber er will nichts wissen davon. Jetzt rück mal was rüber, mein Lieber. Das ist unser Spiel. Wir erzählen uns Geschichten. Von Jan weiß ich, dass er 2 erwachsene Kinder hat und eine Frau, die Brigitte heißt. Dass er in einem Kaff über der Elbe wohnt. Wenn mein Stündlein geschlagen hat, soll ich zu ihm fahren, weil die Kneipe zu ist und der Tod nicht mehr kommen will. Von mir weiß er, dass ich dahin zurück wollte, wo ich als Kind gewohnt habe. So ganz konnte ich das Jan nicht erklären, aber ich glaube, er hat verstanden. Mein Lieber, sagt er und schnippt die Zigarette Richtung Papierkorb. Hier oben trifft er. Am liebsten würde er mir wieder einen Tipp geben, das will er immer. Das ist Jans Spiel, das er auch ein wenig genießt. Seine schwarzen Kunstlederschuhe sind rund getreten. Er hat immer die gleiche Hose an, das immer gleiche blaue Hemd, gebügelt und korrekt in den Bund gesteckt. Das ist seine Arbeitskluft. Bis gleich, sagt Jan, und denk an deine Träumerfalte. Ich winke ihm zu, gehe die schmale Straße hinauf, wo die Züge mit den Gummirädern fahren. Ich weiß nicht, welche Geschichte Jan taugen würde. Dass ich mit einer Frau zusammen bin, die nur von den Himmelsschlüsseln hinter ihrem Elternhaus erzählt, aber sonst kaum etwas preisgeben will von ihrer Kindheit? Die schon während der Lehre von zu Hause ausgezogen ist? Die vor allem mit ihren Händen redet, weil es bei ihr zu Hause nicht viel zu reden gab? So eine Geschichte vielleicht, bei der man sich Sorgen machen kann oder auch nicht, weil manche Dinge sind, wie sie sind, in der Zeit verschwunden. Ohne Echo. »Ich will wieder mal den Himmel sehen«, sagte Vito. Ich begriff nicht. »Ich will den Himmel über dem Riff sehen.« Ich schaute Vito an. »Unmöglich«, dachte ich. Vito saß vor mir auf dem Bett, dünn war er immer, aber mir schien er in den letzten Wochen durchsichtig geworden. Ein Blatt gegen die Sonne, in dem die Adern aufschienen. Nachmittagslicht filterte durch die weißen Vorhänge, die seine Mutter neu aufgehängt hatte und die an ein Krankenzimmer erinnerten. Aber vielleicht waren es auch die Verbandsschachteln, die mich das denken ließen, die Pflasterrollen, die gebogenen Scheren, die Desinfektion. Wir malten, der durchsichtige Vito und ich. Draußen dehnte sich der Spätsommer heiß und riesig. Ich schwitzte, Vito schwitzte. Und so wie wir schwitzten, schien sein Stumpf zu glühen. Alle Stunden kam seine Mutter, um ihn zu waschen und zu pudern. Dann musste ich das Zimmer verlassen. Vito wollte nicht, dass ich ihn so sah. Ich stand auf dem Treppenabsatz vor seinem Zimmer. Ein Fenster ging hinaus auf unser Riff. Erst hatten sie versucht, mich fernzuhalten von Vito. Nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus schlich ich durch seine Straße, warf Kiesel gegen sein Fenster. Ich ließ Blumen auf dem Briefkasten liegen, Margeriten, Kornblumen, Mohn, was die Feldränder hergaben. Aber Vitos Eltern jagten mich davon. Ich sah meine Blumensträuße auf dem Kompost welken. Manchmal zeigte sich Vito am Fenster, schüttelte mit dem Kopf und deutete mit den Fingern nach unten, in Richtung des Schlafzimmers seiner Eltern. 2 Wochen war Vito noch einmal auf Kur gegangen, gleich auf die andere Seite der Elbe. Stromauf, das nächste Städtchen, war bekannt. Von überall her kamen sie aus der Republik, um die gute Luft zu genießen und mit nackten Beinen durchs kalte Wasser zu stampfen. Vito brachten sie bei, wie man sich bewegt mit diesem neuen Körper, den er nun hatte. Wenn man das Bein noch fühlt, es aber nicht mehr da ist. 2 Monate nach dem Unfall kam Vito endgültig zurück. Es war Juli, das alte Schuljahr zu Ende. Vito saß im Rollstuhl im Garten. Seine Mutter glaubte, dass er zu schwach war, um den Umkreis des Hauses zu verlassen. So sah ich Vito bei seiner Mutter sitzen. Seine kleine Schwester rannte über den Rasen, schlug Rad oder spielte allein Boccia. Was Vito an Bewegung fehlte, wog sie auf. Vito dagegen las oder zeichnete, und er gab mir Zeichen, weil er sah, dass ich hinter der Hecke nach ihm spähte. Die Mitte der Ferien war vorüber, als seine Mutter begann, ihn im Dorf spazieren zu schieben. Aufstehen durfte er nicht, obwohl er es schon lange vermochte. Ich war Vitos Schatten, jagte von Baum zu Baum, duckte mich hinter Mauern, Büsche und Autos. Anfangs ignorierte mich Vitos Mutter. Wenn sie mich entdeckte und unsere Blicke sich begegneten, tat sie so, als gäbe es hinter mir etwas zu sehen. Ich bekam es mit der Angst, drehte mich um, sah aber nie etwas. Wohin sie auch gingen, wann immer ich konnte, folgte ich ihnen. Und ich wusste auch, dass das Dorf mir folgte. Gardinen hoben sich oder wehten ins Freie, Köpfe erschienen im Halbdunkel und verschwanden. Ich beobachtete und wurde beobachtet. An einem schwülen Abend, als die Schwalben tief flogen und die Mücken in Schwärmen gegen die Sonne standen, hörte ich auf, Luft zu sein. Nicht weit vom Feuerlöschteich hielt Vitos Mutter inne. Sie bremste den Rollstuhl an, schaute zu mir herüber und ging davon. Von da an war es an mir, mit Vito spazieren zu gehen. Wenn wir außer Sichtweite seines Hauses waren, nahm er seine Krücken und stieg aus dem Rollstuhl. Die Mädchen kamen zu ihm. Die Jungs äugten und wollten ihn überreden, sein Bein zu zeigen. Er sagte nie viel, schaute die anderen nur scharf an, als hätte er Mühe, genau zu verstehen, was sie fragten. Den Jungs wurde die Sache schnell langweilig, vielleicht auch unheimlich, obwohl sie das nicht zugaben. Die Mädchen waren hartnäckiger, sie gingen still und besorgt ein Stück mit uns mit. Vito bekam Schokolade oder auch kleine gebastelte Dinge. Er steckte sie ein, würdigte sie aber keines Blickes. Die Schokolade schenkte er zu Hause seiner Schwester. Eine Weile hatte ich geglaubt, dass Vito mich zum Teufel jagen würde, aber mit der Zeit war ich der Einzige, der ihm blieb. So schlenderten wir durchs Dorf oder saßen am Feuerlöschteich, um herauszufinden, was aus unseren Kaulquappen geworden war. Wir lagen wieder bäuchlings auf dem Betonrand und spähten ins Schilf. Ich hatte Angst, dass Vito ins Wasser fallen würde, so weit wie er sich vorbeugte. Noch das kleinste Ereignis, und ich würde ihn nie wiedersehen, das wusste ich. Und offenbar wusste es auch Vito. Bis zum Ende der Ferien passierte nichts Schlimmes mehr. Einmal kauften wir uns eine Limo und setzten uns an den Rand des Teichs, so wie wir es uns ausgemalt hatten. Wir blickten über das dunkle Wasser wie über ein Meer und tranken in kleinen Schlucken. »Meinst du, dass es unsere Kaulquappen geschafft haben?« fragte Vito.